Falkenberg bei mir zu Gast. Wir haben ja in der ersten Stunde schon miteinander geplaudert, ein paar Zigaretten. Jetzt weiter im Interview. Wir spielen noch was vom Album. Der Sommer kommt wieder. Echt? Jetzt? Der kommt immer wieder. Das ist die einzige Konstante. Ich glaube es nicht. Ich habe mein Auto freigeschaufelt vor 2 Tagen, um hierher zu kommen. Es ist 6 Uhr morgens, am Ende des Jahres. Es ist kalt hier in Berlin. Ich will nicht mehr wissen, ob es dir gut geht, und lass meine Gedanken ziehen. Der Sommer kommt wieder, doch du kommst nicht an. Wer singt deine Lieder und warum hast du nichts an? Ich habe gehört, du baust dir ein Haus in den Bergen tief im Süden. War nicht das Meer dein heiliger Ort? Dir ging's besser hier als drüben. Der Sommer kommt wieder, doch du kommst nicht an. Wer singt deine Lieder und warum hast du nichts an? Ich erinnern an jene Nacht, als du vor dir geflohen bist. Du wolltest aufhören, jemand anders zu sein. Keiner hat dich vermisst. Der Sommer kommt wieder, doch du kommst nicht an. Wer singt deine Lieder und warum hast du nichts an? Niemand gab sie mir wieder, die Strähne aus meinem Haar. Zwischen seinen Zähnen die Reste der Rose, die für dich gestorben war. Der Sommer kommt wieder, doch du kommst nicht an. Wer singt deine Lieder und warum hast du nichts an? Der Sommer kommt wieder, doch du kommst nicht an. Wer singt deine Lieder und warum hast du nichts an? Aus dem Album Hautlos von Falkenberg, der Sommer kommt wieder, für alle, die es nicht glauben mögen. Er ist so Gast hier auf Radio Marabu und im Osten warst du ein Teenie-Star, das wissen gar nicht mehr so viele, zumindest auch von den Marabu-Hörern, denke ich. Über 200.000 verkaufte Platten damals in der Planwirtschaft, das glaubt doch heute gar keiner mehr, oder? Das habe ich damals auch nicht richtig glauben wollen. Also es kamen dann Leute zu den Konzerten, die gesagt haben, oh, ich hab eine Stunde nach deiner Platte angestanden. Und Amiga konnte immer nachpressen. Mit Tomatenketchup ging das nicht so gut, oder? Ja, die konnten nachpressen und ich glaube, die haben auch nicht korrekt abgerechnet. Ich weiß es nicht. Vielleicht, man munkelt, dass also viel mehr Sachen gepresst wurden, als letztendlich wirklich als offizielle Verkaufszahlen reinkamen. Ich weiß zum Beispiel, dass es ganz viele Leute im ehemaligen Westen gibt, die die Alben von mir haben, die noch im Osten erschienen sind, die aber offiziell nie im Westen gedealt wurden. Aber irgendwie müssen sie ja da hingekommen sein und die Oma war es nicht, das bestätigen alle. Also insofern wird es da wohl noch eine Grauzone an Zahlen geben, denke ich. Restbestand irgendwo. Jugendidole castet man ja heute gerne. Ist das eine Option? Für mich? Nein, allgemein für ein Jugendidol. Das ist überhaupt keine Option. Also ein Künstler muss wachsen. Ein Künstler wird nicht gecastet. Ein Künstler fängt ganz unten an. Und wenn er ein bisschen Glück hat, dann kommt er vielleicht von dem ganz unten ein Stückchen weg. Und wenn er ganz viel Glück hat, dann kommt er noch ein Stückchen weiter weg. Aber es muss sich entwickeln, wie alles andere auch. Eine Band fängt im Keller an und fängt in kleinen, schäbigen Clubs anzuspielen und nicht auf irgendwelchen Fernsehbühnen. Das wollte ich hören. Mit 15 hast du in Kirchen gesungen, dann eigene Bands, später Frontmann von Stern Meisen und dann aber auch gleich Solo. Das war ungeheuer produktiv damals. Naja, also ich sag mal, also es war jetzt nicht langweilig mit Stern Meisen, aber es gab halt doch wirklich eine Menge Input und dadurch natürlich auch eine Menge Output. Und den hat eine Band alleine nicht verkraften können. Und insofern gab es dann natürlich dieses Solo-Projekt. Da haben sich zwar dann alle gefragt, na sag mal, hast du eine Macke in so einem kleinen Land noch neben, also ich meine, Stern Meisen war damals schon eine angesagte Nummer. Und daneben noch ein Solo-Projekt zu installieren, das war am Anfang schon sehr problematisch und viele Leute haben das auch belächelt. Es hat dann aber sehr gut funktioniert und es gab ja dann auch viele Nachahmer. Du bist ja ein Star in den Jahren des Untergangs der DDR gewesen. Da blieben Konzerthallen bei vielen Künstlern zum Teil auch leer. Und auch ich als Jung-DJ hatte die Erfahrung gemacht, dass ich Ostmusik überhaupt nicht an Mann bringen konnte. Alle hörten damals Westen. Wie hast du das registriert, ja, als doch einer der großen Stars der letzten Jahre? Das ist an mir komplett vorbeigegangen. Also diese Problematik wahrscheinlich auch deshalb, weil ich ja ein Künstler der neuen Generation war. Das heißt, man verband mit mir offensichtlich nicht irgendwelche staatstragenden Elemente. Insofern war ich da raus. Außerdem sah ich auch ein bisschen anders aus als die Frontleute von den alten Ostbands. Insofern hat man mich da nicht dazu gezählt. Und ich weiß von damaligen DJs, dass mein Zeug, also schon gespielt wurde und auch von den Leuten sehr positiv aufgenommen wurde. Also weil es einfach nicht so klang wie das, was damals im Osten lief. Apropos staatstragend, ich habe ein staatstragendes Interview von dir gefunden aus dem Jahr 1988 und auch hier zum Interview also mitgebracht. Silvia Rödelstab hatte das damals geführt, für die FF dabei. Wie lief das eigentlich so ab? Auf jeden Fall war das Interview, ist mir aufgefallen, Sie, das macht man ja heute nicht mehr, dann wären wir hier Herr Fischer und Herr Schmidt. Ja, war immer Sie. Es war immer Sie. War das förmlich oder war das Interview doch relativ frei? Interviews im Osten waren nie frei. Also man hat dann immer gestaunt letztendlich, was dann geschrieben werden durfte. Also auch die Journalisten waren da ein bisschen angeschissen, weil die hätten natürlich gerne das geschrieben, was man gesagt, was der Gegenüber gesagt hat. Aber das konnten sie leider nicht. Also da war schon die innere Zensur bei den Journalisten war schon extrem. Ich habe mal ein paar Höhepunkte zusammengefasst. Zum einen erstmal Rockmusiker von hoher Profession, das gefällt sicherlich. Aber hier die Frage, wie wichtig sind Ihnen Äußerlichkeiten? Auf Postern verkörpern Sie den kühlen, nie lächelnden Rocker. Aber ich denke nicht, dass Sie sich so präsentieren, weil Sie ein knallharter Bursche sind. Hat sie gefragt. Hat sie gefragt. Antwort können wir danach lesen. Dann aber hier vielleicht die Frage, geht noch. Halten Sie Ihre LPs für künstlerische Werke? Ja, was ist Kunst? Also ich meine, ich habe gerade die Biografie von Josef Beuys gelesen. Also als Beuys Fettecken in Räumen verteilt hat und eine Messingplatte in die Mitte gestellt hat, haben auch die Putzfrauen waren nicht der Meinung, dass das Kunst ist. Also was ist Kunst? Also ich meine, dann müsste man jetzt über den Kunstbegriff reden. Also ich denke schon, dass wann ist es Kunst? Weiß ich auch nicht. So ähnlich hat er damals übrigens auch geantwortet. Schon in der FF dabei, 1988. Und eine Frage noch, was möchten Sie für die Fans sein? Kumpel, Bruder oder der Sänger? IC damals noch, jetzt Falkenberg? Naja, ich glaube nicht, dass sich das hier ändert hat. Also selbst wenn das in dem damaligen Interview vielleicht ein bisschen anders steht. Also ich sehe mich schon als nach wie vor als jemand, der nah am Volk ist. Und das ist wichtig, finde ich auch. So ähnlich stand es damals auch drin. Und was mir aufgefallen ist, man hat ja bei diesen alten Interviews oftmals so einen politischen Schlenker mit dabei, so ein Statement, das hat man dir aber nicht abgerungen. Da habe ich mich so gut wie es ging dagegen gewehrt. Es gab natürlich trotzdem auch Ausfälle, was das anbetraf, aber das war dann eher in Zusammenhängen, wo die Journalisten das wohlmeinend, also ihrer Meinung nach, dazu gedichtet haben oder dazu geschrieben. Ich habe mich natürlich irgendwie immer versucht, aus dieser Geschichte rauszuziehen, weil natürlich wurde sowas abgefragt. Aber man konnte schon, wenn man hartnäckig blieb, konnte man das schon umgehen. Also es hat nicht in jedem Falle geklappt. Also man hätte mir bestimmte Statements nicht entlocken können, auch nicht im Osten. Also es gab ja Künstler, die sind noch 89 durch Stadion der Weltjugend in Berlin mit der DDR-Fahne im Wartburg Cabrio gefahren. Sowas hätte man definitiv von mir nicht verlangen können. Warst ja auch ein großer Star und hast auch eine englische Platte gemacht. Das wissen heute nicht mehr so viele. Wir wollen was draus spielen. Na, es gab ein Album, das ist über die Wände erschienen, das hieß Delta Dreams. Das habe ich mit Andreas Bigging, meinem damaligen Saxophonisten, Keyboarder bei Stern Meißen, zusammen produziert. Spielen wir auch, Stand Up. Ah, Stand Up, cool. Das ist lustig. Ich habe das 4, 5 Jahre später Freunden in London vorgespielt. Die haben mir gesagt, ey, das war so 88, 89 in den Clubs total angesagt in London und so. Und wir haben leider mit dieser Produktion Pech gehabt. Es haben sich wirklich viele Leute nach der Wende, also ist ja um die Wende rum quasi veröffentlicht worden, haben sich dafür interessiert, zum Beispiel ein ganz populärer Mensch damals, Markus Löffel, besser bekannt als Mark Spoon, also von Jam & Spoon. Und die hatten damals ein Label, das hieß Logic. Und dieses Label Logic wollte damals Delta Dreams weltweit veröffentlichen. Und 2 Wochen später hatten die leider einen anderen Act, an dem sie schon länger dran waren. Der ist durch die Decke gegangen. Das war nämlich You've Got the Power. Snap. Richtig. Und da haben die damals als kleines Independent-Label gesagt, Leute, seid nicht sauer, aber 2 solche Dinger kriegen wir nicht gestemmt. Und danach hat sich leider keiner mehr drum gekümmert um das Album. Ansonsten, wer weiß, was passiert wäre. Jetzt hören wir EC auf Englisch, Just Feel Your Heart. Thank you. Just Feel Your Heart. Falkenberg stellt sein aktuelles Album vor. Hautlos heißt es hier auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Er trägt schwarz. Schon 1988 in dem Interview fiel das auf. Bist du da absolut konsequent oder besitzt du Pyjamas in Pink? Nee, also alle, die ich in meine Wohnung lasse, sind schon ziemlich entsetzt. Ich habe so eine Art, das klingt jetzt sehr dekadent, Ankleidezimmer, aber da ich ein Mensch bin, der ganz wenig in seiner Wohnung hat, ist halt ein Zimmer frei. Und da hängen meine Klamotten drin und die sind halt schwarz. Man kann sogar die Schubladen aufziehen für die, die es interessiert, und man wird da nichts anderes finden. Und es gibt auch in der Wohnung nichts anderes. Ich habe auch ein schwarzes Auto. Also es ist schon ein bisschen Macke auch, aber ich kann es mir halt anders nicht vorstellen. Und das ist eine Art von Konsequenz, die ich halt eigentlich immer betreibe. Egal, ob ich Songs schreibe, ob ich Alben mache oder ob ich irgendwas anderes mache. Also wenn ich mich für was entschieden habe, dann bleibe ich da auch wie ein Pitbull dran hängen. Du engagierst dich auch, du trittst für den Erhalt des Thalia-Theaters in Halle ein. Wie viel schwerer hat es Kultur heute? Naja, es wird vergessen, dass wirkliche Kultur die Unterstützung, also den Support braucht. Und also den finanziellen Support, weil Kultur kann sich nicht alleine tragen. Mainstream trägt sich alleine und Kultur nicht. Du bist im Internet aktiv, ist das für dich ein wichtiges Medium? Das ist das letzte freie Medium. Welche Pläne kommen jetzt? Eine kleine Pause und dann geht's weiter, 2011? Wir machen, an der Oberfläche sieht's aus wie eine Pause, also wir machen jetzt ein Vierteljahr, gehen wir jetzt in die Winterpause. Aber in der Winterpause, die wird dazu genutzt, um ein paar Pläne zu realisieren, die schon lange auf dem Tablett stehen, und da werden wir uns intensiv drum kümmern und sind dann irgendwann, glaube ich, im März wieder live unterwegs. Am Ende des Interviews müssen wir immer ein Foto machen für die Webseite www.radiomarabu.de. Du bist selbst Fotograf, welchen Vorschlag hättest du hier drin in der Bude? Hier in der Bude, ich würd uns auf die Bühne raussetzen. Dann setzen wir uns gleich auf die Bühne raus und spielen jetzt noch ein Stück aus Hautlos. Welches zum Schluss? Still und schön. Still und schön. Machen wir. Auf endlichen Straßen, wir sammelten Städte wie seltenen Stein. Wir bestellten Felder mit eiligen Schritten und pressten Wälder in Bücher hinein. Nach all den Reisen sind wir still, sind wir schön. Nach all den Meilen in Schuhen aus Eisen sind wir still und schön, still und schön. Das Salz der Meere brannte uns Wunden. Die Freiheit der Flüsse war unser Geleit. Wir zählten die Sterne, bis sie verblassten. Wir haben den Himmel von Grenzen befreit. Nach all den Reisen sind wir still, sind wir schön. Nach all den Meilen in Schuhen aus Eisen sind wir still und schön, still und schön. Nach all den Reisen sind wir still, sind wir schön. Nach all den Meilen in Schuhen aus Eisen sind wir still und schön, still und schön. So, wir haben gerade Fotos gemacht und Station-IDs gesprochen, das macht man so beim Radio. Aber jetzt sind wir nochmal da, wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit in dieser Stunde und ich frage zum Schluss immer gerne mal, gibt es noch etwas, was wir vergessen haben, was du unbedingt noch sagen möchtest? Naja, eine der Sachen, die mir natürlich sehr am Herzen liegen, ist meine Botschaftertätigkeit für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz, weil das ist ein Projekt, was sich ja rein durch private Spenden finanziert. Es gibt keine staatliche Unterstützung für solche Einrichtungen. Ich halte solche Einrichtungen für absolut wichtig, weil sie ein Zeichen der Menschlichkeit sind. Also und vielleicht ist auch der Begriff Kinderhospiz ein bisschen falsch, weil das, was dort passieren soll, wenn diese Einrichtung fertig gebaut ist, ist das, dass die Familien der betroffenen Kinder dort mit ihren betroffenen Kindern Zeit verbringen können, entlastet werden vom Alltag und auch betreut werden, also ringsrum betreut werden. Das kann eine stationäre Sache nicht bieten und deshalb bin ich der Meinung, dass es solche Einrichtungen geben muss. Du hast einen Song für diese Einrichtung geschrieben, bis zum Abschied. Den spielen wir jetzt noch und ich verabschiede mich von Falkenberg. Vielen Dank. Du bist gerade erst gekommen und musst schon wieder gehen. Wir werden dich begleiten, wir wollen dich lachen sehen. Denn dein Lachen wird uns bleiben, unser ganzes Leben lang. Aus hilflosen Armen werden Flügel und aus Tränen wird Gesang. Bis zum Abschied vom Leid, leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Bis zum Abschied vom Leid, leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Tag, den wir gemeinsam langsam kleine Schritte gehen. Jeden Tag, den wir gemeinsam die Tage fliehen sehen. Werden wir uns bewahren unser ganzes Leben lang. Aus hilflosen Armen werden Flügel und aus Tränen wird Gesang. Bis zum Abschied vom Leid, leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Bis zum Abschied vom Leid, leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Dein Lachen wird uns bleiben, unser ganzes Leben lang. Aus hilflosen Armen werden Flügel und aus Tränen wird Gesang. Bis zum Abschied vom Leid, leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Bis zum Abschied. Bis zum Abschied vom Leid. Leben wir deinen Weg, leben wir geschenkte Zeit. Bis zum Abschied, Falkenberg.